verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Herzlich willkommen zu Kein Mucks. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ihr Lieblingskrimi-Podcast aus Bremen ist zurück. Ab sofort können Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle wieder Woche für Woche mit uns Ihre Begeisterung an kleinen, feinen Hörspielklassikern ausleben. An knisternden Krimikamellen mit Herz. Wir wiederholen hier skurrile, meist harmlose oder auch merkwürdig aus der Zeit gefallene Kriminalgeschichten. Mal leicht, mal spannend, mit herrlich altmodischen und dramatischen Dialogen wie diesem hier. Hier ist ein Toter. Als ich kam, war er schon tot. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sollen stehen bleiben. Wer sind Sie? Was wollen Sie denn mit der Pistole? Ja. Wollen Sie etwa Geld? Die Pistole. Brauchen Sie? Ja, bitte. Zum Beispiel. Und diese alten Schnurren wurden vor langer Zeit ausschließlich fürs Radio produziert. Ich höre immer eine Radiostation an. Genau. Und die Station Bremen 2 präsentiert ab sofort jeden Donnerstag die zweite Staffel dieses Krimi-Podcasts. Und eigentlich sollte kein Mucks ja schon beendet sein, aber viele von Ihnen, meine Damen und Herren, haben gesagt: Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Und deshalb wollen wir ab sofort erneut das Bremer Schallarchiv plündern, denn dort liegen sie. Die schaurig schönen Dampfradioschocker, Krimiproduktionen mit entschlossenen Ermittlern, schmierigen Schurken und gefährlichen Mordabsichten. Telefone und Pistolen, Nachtclubs und Polizeistationen und über allem die Frage, wer ist der Täter? Verdammt, ich hab's gewusst. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Die Friedrich W. Bauschulte, Gudrun Daube, Manfred Steffen, Hans Petsch, Günter Neuze, Hermann Lenschau, Friedrich Schütter, Gustav Rothe, Evelyn Hamann und Gerd Hauke Festspiele sind also ab sofort wieder eröffnet. Und sollten Sie jetzt sagen: Ich kann das alles nicht begreifen. Dann sorgen Sie sich nicht. Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse. In jeder Kein-Mucks-Podcast-Folge bringen wir eine in sich abgeschlossene Geschichte. Ein Kriminalhörspiel in voller Länge. Und nur eines haben die von uns ausgesuchten Produktionen gemeinsam. Sie wurden samt und sonders bei Radio Bremen aufgenommen. Verehrte Hörer. Verehrte Hörer. Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche. In unserer Auftaktfolge gehen wir weit zurück, ins Jahr 1957. Daher stammt das Stück, das ich Ihnen heute präsentiere. Und Stück trifft es eigentlich nicht richtig. Stücke laufen hier sonst. Diesmal ist es eine Literaturbearbeitung. Das ist selten in unserer Kein-Mucks-Tradition, denn die allermeisten Krimiproduktionen der bundesdeutschen Radiofrühzeit haben sich Autorinnen und Autoren ursprünglich als Hörspiel ausgedacht. Nicht so dieses. Maigret und der Minister. Kommissar Maigret? Ja. Kommen Sie doch herein. Und worum handelt es sich? Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik. Der berühmte Kommissar Maigret deckt in dieser Geschichte ein Komplott auf. Und natürlich stammt die Vorlage von Georges Simenon, der zwischen 1931 und 1972 ganze 75 Romane und 28 Erzählungen mit dieser Figur erschaffen hat. Maigret und der Minister war Maigret Nummer 46. Simenon schrieb die Geschichte im Jahr 1954. Zwei Jahre später erschien die deutsche Übersetzung von Barbara Klau und Hans-Jürgen Wille, die dann 1957, wie schon gesagt, von Radio Bremen als Hörspiel eingerichtet wurde. Und das hören wir gleich. Die vielen Fälle des Kommissar Jules Maigret wurden zu Dauerbrennern. Filme und Fernsehserien entstanden aus Simenons Büchern. Die erste Adaption lief bereits 1932 in Frankreich im Kino mit Pierre Renoir. Später spielten Charles Laughton, Jean Gabin, Gino Cervi, Heinz Rühmann, Bruno Cremer und zuletzt Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean und Johnny English, die Rolle des eigenwilligen Pariser Kommissars. In Deutschland wurden viele Maigret-Romane fürs Radio adaptiert. Die ältesten Hörspielfassungen, die erhalten sind, entstanden 1953 bei Radio Saarbrücken. Kommissar Maigret. Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar, Gott sei Dank. Sie wissen schon, was los ist. Ja, ja, ich weiß. Der graue Wagen im Plus mit der Leiche einer Frau in der Kofferkiste. Ja. Beim Saarländischen Rundfunk entstanden 1953 gleich 10 Maigret-Hörspiele mit Theo Schulte als Kommissar Maigret. Es folgten über die Jahrzehnte weitere Bearbeitungen, unter anderem im RIAS, dem Sender Freies Berlin, dem Schweizerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Viele Schauspieler haben die Pfeife rauchende Ermittlerlegende im Hörspiel verkörpert, etwa Wilhelm Borchert, Gustav Knuth, Hans Hässling, Charles Brauer oder Friedhelm Ptock. Eine sehr prominente und absolut empfehlenswerte Maigret-Radio-Klassiker-Serie entstand 1961 im Bayerischen Rundfunk. Ich bin Kommissar Maigret. Bitte treten Sie ein. Danke. Und hier war Paul Dahlke, der Maigret. Haben Sie schon die Morgenzeitungen gelesen, Lonjon? Ich habe noch nicht Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Paul Dahlke spielte den Maigret in 6 Folgen für den Bayerischen Rundfunk. Und genau diese 6 Folgen, also diese 6 Geschichten, wurden erstaunlicherweise bereits 2 Jahre vorher nahezu baugleich im Baden-Badener Südwestfunk produziert. Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt. Hier, habe gerade eine gekauft. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Und in dieser Version war Leonard Steckel der Kommissär Jules Maigret. Ansonsten hört man fast die gleichen Dialoge, nur mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Ein Hörspiel-Paralleluniversum also. Und auch von unserem Maigret und der Minister gibt es eine Doublette vom SRF aus der Schweiz also, von 1958 mit Leopold Biberti als Maigret. Es handelt sich ja nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik. Aha. Ja. Bislang selten wiederholt und unveröffentlicht ist aber die ein Jahr vorher entstandene Radio Bremen-Fassung. Und die wiederholen wir jetzt. Sie ist erstaunliche 75 Minuten lang. Karl Nagel hat Regie geführt und es ist eine Koproduktion mit dem damaligen Süddeutschen Rundfunk. Aber es sind die Radio Bremen Allstars, die hier zu hören sein und uns auch in den kommenden Keinmucks-Folgen wieder begegnen werden. Friedrich W. Bauschulte ist dabei, Walter Jokisch, Maria Körber, Dagmar Altrichter und natürlich Herbert Steinmetz. Es gibt ja kaum ein Hörspiel aus Bremen ohne Herbert Steinmetz. Dazu ein sehr gut versteckter Helmut Lange. Ich behaupte, der spricht hier einen der Pressevertreter. Hören Sie das auch? Und als Maigret, und das ist das Sahnehäubchen, hören Sie den brummigsten aller Radio Bremen-Krimi-Veteranen, Heinz Klevenow. Maigret und der Minister von Georges Simenon. Gute Unterhaltung. Verdammt nochmal. Wer denn dann noch so spät? Maigret. Spreche ich mit Kriminalkommissar Maigret? Ja, ja, hier ist Maigret. Wer ist denn da? Point. Auguste Point. Was, denn der Minister? Ja, der Minister für öffentliche Arbeiten. Hören Sie, Herr Maigret, ich muss Sie unbedingt sprechen. Noch heute Abend. Es ist dringend. Es ist schon 11 Uhr. Ja, ja, ja, ich weiß, aber... Herr Minister, wenn es sich um eine dienstliche Angelegenheit handelt, so bin ich ab morgen den ganzen Tag in meinem Büro für Sie zu sprechen. Maigret, es ist dienstlich, aber es ist auch wieder privat. Sie müssen mir helfen, Sie müssen... Sind Sie allein? Ist noch jemand bei Ihnen im Zimmer? Nein, ich bin allein. Hören Sie zu, Herr Maigret. Ich wende mich an Sie, weil Sie der bedeutendste Kriminalist Frankreichs sind. Ich bin in Not. Ich rufe von einer Telefonzelle. Sie müssen zu mir kommen. Sofort. Aber nicht ins Ministerium. In meine Privatwohnung, Boulevard Pasteur 27 im Parterre links. Ich warte dort so lange auf Sie, bis Sie kommen. Lassen Sie mich nicht im Stich. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie. Kommissar Maigret? Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät bemühe. Kommen Sie doch herein. Nehmen Sie bitte Platz. Ja. Zigarette? Nein, ich nehme lieber meine Pfeife. Sie haben einen sehr großen Ruf, Herr Kommissar. Man sagt, Sie bekämen alles heraus. Außerdem könnte man Vertrauen zu Ihnen haben. Ja, zur Sache, Herr Minister. Sie haben recht. Es führt zu nichts, dass ich Redensart mache. Ich kenne Sie ja nur aus den Zeitungen, so wie Sie mich wahrscheinlich auch nur von dort her kennen. Also, Herr Maigret, ich bin in einer bösen Klemme. Niemand weiß es bis jetzt. Niemand ahnt es auch nur. Weder der Ministerpräsident noch meine Frau, die sonst über alles im Bilde ist. Sie sind der Erste, mit dem ich darüber spreche.

Das hast du doch gehört. Es tut mir leid, Herr Minister. Figaro? Figaro? Der Minister für öffentliche Arbeiten zurückgetreten. Figaro? Figaro? Figaro? Der Minister für öffentliche Arbeiten zurückgetreten. Figaro? Figaro? Sie hörten Maigret und der Minister von Georges Simenon, als Hörspiel bearbeitet von Paul Hühnerfeld. Es sprachen Kommissar Maigret, Heinz Klevenow, Maigrets Inspektoren Friedrich W. Bauschulte, Herbert Steinmetz und Hermann Menschel, Auguste Point, Minister für öffentliche Arbeiten, Wolfgang Golisch, seine Frau Frecker Renate Bortfeld, Anne-Marie, seine Tochter Maria Körber, Blanche Lamotte, seine Sekretärin Dagmar Altrichter, Jacques Fleury, Erwin Linder, Madame Calarm, Trudig Daniel, Joseph Masculin, Walter Jokisch, der Präsident, Kurt Strehlen, Jules Piquemal, Herbert Sebald und viele andere. Die Regie hatte Karl Nagel und dieses Hörspiel lief erstmals am 3. Juli 1957 bei Radio Bremen. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Und damit endet unsere erste neue Kein-Mucks-Ausgabe. Ab sofort sind wir jeden Donnerstag wieder zur Stelle. Diese und alle bisherigen Podcast-Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge haben wir einen sensationellen Geheimdienst-Spionagereißer von 1967 auf der Liste. Abteil 7 von Kenneth Bird, ein herrliches Wer-ist-wer-Verwirrspiel aus der Zeit des Kalten Krieges, das in einem Zug spielt. Das wird Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.